jetzt in der zweiten Stunde geht es weiter mit einem Feature über Forb Graham, einem Interview und zwei Tracks von CDs von ihm und dann mit dem Trio Attacca. Das Trio Attacca hat gerade eine neue CD bei dem Berliner Schraumlabel herausgebracht, Oh The Emotions, davon einige Sets und dann weiter mit Aufnahmen von Audition Records mit Last Dominion Lost und Bagiani Fischer. Zwei CDs, die bei Audition Records ins Netz gestellt wurden und die ja als Download wunderbar mit Cover und Informationen herunterladbar sind. Jetzt aber gleich dieses Interview mit Forb Graham vom letzten Samstag. I talk with Forb Graham. He is actually a musician of the Franz Gänge concert in der Loge im Gängeviertel. Heute haben wir den 14. Juli 2012 und my first question to Forb Graham is you just arrived and you do a concert tour through Europe or? I'm playing here in Hamburg this evening, and then I'm going to be doing a session in Toulouse in France a couple of days from now. But I don't have any other gigs, so it doesn't quite count as a tour, unfortunately. Your normally location is? Oh, Boston, Massachusetts. Okay. In the U.S. And so you have possibilities to play in venues or? Very much so. We have a couple of places where there are concerts regularly and there's a strong community of musicians working in the Boston area. I'm in several different groups there and it's a pretty positive, active community. It changed in the last years because from my remembers, Boston is not the best place for improvised music. It's kind of comes and goes in waves. It's been steadily getting better, I think, the last 5 years, but definitely some changes, like, you know, Bob Rainey moved away a while back. He moved to Louisiana, and I think he's in Philly now. And some of the players from his, like, kind of in his generation or time, they don't play as much. So the scene's different, but it's still pretty good. We don't have much in the way of festival or, you know, money, stuff like that. But a lot of great musicians, though. And can you describe your musical work? You play trumpet and you play other instruments? Or? Yes, I play trumpet, and I also do work on laptop computer. And, you know, my approach is, you know, very interested in percussion and rhythm. It's disguised groove. You know, I try to bring my influences from growing up and playing in marching band, concert band, to my interest in, you know, things like death metal and, you know, grindcore, and also just my interest in sound of all sorts, and bring it together and to be able to communicate with other people. And You did releases? Which one is your last release? Just recently I had a release come out. The group's called Construction Party. It's myself on trumpet, Pandalis Karyorgis on piano, Luther Gray on percussion, and Dave Rempis on saxophone. And it's more sort of like a free jazz CD. Came out on Not Two Records, based out of Poland. And the title of the CD is Instruments of Change. That's my newest one. You have some other favorite releases of your work? Oh, certainly. I would say probably the duo CD I did with Tatsuya Nakatani, which is titled Essences. This is a definite highlight, and that's on my label. And I have a solo CD I did a couple of years back, and that's got a nice mix of styles and sounds in it. That's called I Won't Stop. So I recommend both of those, definitely. Can you, perhaps it's a wider range of question, describes the situation you have in the States for as a musician? Well, as they say, we do it for the love. That's how I would describe it. It's you know, the community of musicians is fantastic. It's really great. Outside of that, it's not so good. I mean, I only do it for the people I'm playing with, you know, the people I'm working with, because as far as the other states of it goes, it's pretty bad. You know, no one's coming to gig. You know, I don't make much money. Nobody really cares. And I'm not getting an award from anybody for anything. But I do think at the same time that, you know, given just life in general, we have it okay. I mean, you know, nobody's trying to get us or anything for the most part. So I definitely hope and wish it could be better, but we're also still economically hurting right now in the U.S., and it's just tough. Mm. I have a day job, very much. Okay. And get you some support of the cultural government or none? No way. No way. No, there was a period where that happened a little bit, because there were a couple of people who knew how to write the grants and get the money. But generally, most of this money goes to people who are well connected and to people who have things like orchestra. But even besides that, just anyone who is well connected, and we are not particularly well connected. Maybe every couple of years something happens here or there, but it's very rare, and it's gotten worse. Like I said, again, the economy of the U.S. is not good. The political climate is testy, and the public's interest in supporting the arts is kind of at best. I was telling Birgit and Gunnar how I was reading in Der Spiegel, the city budget, Berlin's budget for the arts. It's just Berlin. Now, I know, you know, they say Berlin is the art city, but the budget that Berlin has for the arts is at least three times the budget for the National Endowment for the Arts in America. That's the country I'm working with. Okay, and outside of Boston, you have some favorite places you play? Yes, and they're random. So there's a place in Maine that I play, Lewiston, Maine, that's a really great. Peterborough, New Hampshire, a couple of times, it's been fantastic. There are a lot of great musicians in New York and Philadelphia. So playing in those places is good in terms of being able to work with them. And there are great musicians all over in random places. I haven't been able to tour in a while because day job and domestic things. But there are a lot of musicians in Chicago. Chicago is a good city. And there are random, like in North Carolina. I played 5 gigs in North Carolina one time on a tour that lasted 10 days. So there's good stuff there. Okay, thank you for the interview and for them good gigs in Europe, I hope so. Thank you, and I appreciate it. And anybody listening, thanks for listening. Ja, die ersten Takte haben wir schon gehört von Ophonie. Ophonie ist ein Stück von seiner neuen CD, von der er gerade gesprochen hat, Instruments of Change. Und da ist es das 1, 2, 3, dritte Stück, eine Komposition von Karajorgis, dem Pianisten des Quartetts. Okay, und danach hören wir dann gleich im Anschluss Ghost Holes. Ghost Holes ist von seiner Solo-CD, die er 2004 bis 2007 aufgenommen hat, an verschiedenen Plätzen in New England. Und das ist mehr elektronische Musik. Aber hören wir jetzt mal, na, wie heißt das nochmal? Too Offany. Ha ha ha! Ghost Holes von Forb Graham eingespielt, produziert und veröffentlicht auf der CD I Won't Stop. Eine elektronische Komposition, die 2004 bis 2007 entstanden ist in dem Zeitraum und ich glaube 2008 ist die CD erschienen auf dem Label Blacklight. Die erste CD offenbar nach der Zahlenangabe. Ja, die nächsten Tracks sind von einer Neuerscheinung, die das Label Schraum herausgebracht hat. Das Label Schraum ist in Berlin ansässig und das ist jetzt schon die 15. CD, die sie rausbringen beim Label Schraum. Und einer der Mitbegründer von Schraum spielt auch bei der Aufnahme, die wir bei den Aufnahmen, die wir gleich hören, mit Axel Haller spielt Bass, dann also E-Bass in dem Fall, Matthias Müller Posaune und Dave Bennett Gitarre. Als Trio nennen sie sich Attacker und die CD hat den Titel Oh the Emotions. Oh the Emotions ist entstanden aus spontanen Improvisationen, die dann aber im Studio offenbar ein bisschen mehr ausgearbeitet und konzeptionell überprüft wurden, um dann quasi sie wie in einem kompositorischen Prozess weiter zu verfeinern, wie es in dem Informationstext heißt. Alle drei haben individuelle Spielweisen entwickelt und spielen auch als Solisten in verschiedenen Kollaborationen oder Ensembles. Zum Beispiel Matthias Müller ist Teil des Berliner Splitter Orchesters, einem 24-köpfigen Ensemble, bestehend aus Musikern der Berliner Echtzeitmusikszene. Und Dave Bennett spielt mit so unterschiedlichen Bands wie Hotelgäste, Eric and Me, Das Amt, Tom Krimi und so weiter. Und Dave Bennett lebt zwar jetzt in Berlin, kommt aber eigentlich aus Kanada. Deshalb nennt sich das auch als Berlin-kanadische Produktion. Axel Haller lebt in Berlin und spielt unter anderem mit dem Trio Wopa. Inien war, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit in Hamburg auch zu hören mit Johannes Tröntle am Cello. Und dann spielt er noch in einem Duo mit Ute Völker und mit vielen anderen Musikern, die hier auch schon vorgestellt wurden. Annette Krebs, Antoine Chessex und Thorsten Papenheim zum Beispiel. Ja, wir hören jetzt erstmal, glaube ich, einige kurze Tracks von der CD Oh the Emotions. Thank you. Yeah, das waren die Tracks We Intended Firing Simultaneously, dann Hornbeam, dann Standby Polarity. Nur noch zwei bisschen längere Tracks. Da kommt dann einmal Nova Huta, annähernd 4 Minuten lang. Und als längster Track zum Schluss Le Plateau, der ist fast 8 Minuten lang. Von Oathy Emotions, der neuen CD auf dem Schaumlabel, eingespielt von dem Trio Attacca. Thank you. Ja, ich blende mal aus und auch ein Grund ist mit, dass die Zeit irgendwie ein bisschen knapp wird. Es sind zwar noch 15 Minuten, aber es ist einiges noch auf dem Programm von Klingding, der heutigen Sendung über aktuelle, mit aktueller Musik. Und zwar zwei Aufnahmen, die ja für jedermann verfügt, für jede Frau verfügbar sind, auf der Webseite Audition Records. Audition Records, ich weiß nicht, com oder ein Archiv, das zum Teil Studioaufnahmen, zum Teil Liveaufnahmen von Konzerten in CD-Form zur Verfügung stellt im Netz. Und da sind schon vor, glaube ich, 4 Wochen erschienen zwei Aufnahmen Audition Records 070 Bugfish. Das sind Seven Feedback Saxophon Drums Duos und zwar mit Michael Fischer Feedback Saxophone und Markus Baggiani Schlagzeug und Small Instruments. Da die beiden Musiker legen Wert darauf, dass es also strikt analog aufgenommen ist, ohne Effekte und Computer, nur mit einem Mikrofon und einem Verstärker. Zur Hintergrundinformation: Die beiden haben sich vor circa 9 Jahren getroffen und arbeiten seit dieser Zeit zusammen. Sie haben eine Kooperation damals gestartet und beide sind aktiv in verschiedenen Zusammenhängen. Michael Fischer kommt eher aus dem Wiener Bereich. Er ist ein Musiker, der das Wiener Improviser Orchester mitgegründet hat und mit vielen zusammengespielt hat. Nun wieder ein bisschen Name-Dropping, John Edwards, Hilary Jeffery, nur damit, und viele andere, nur damit so ein bisschen der Hintergrund bekannt ist. Markus Baggiani ist aus Argentinien, hat mit verschiedenen Gruppen argentinische Jazz gemacht und ist dann aktuell Leiter der The Ambush Party und spielt zum Beispiel mit Michael Moore, Ingrid Lau, Prox, John Edwards und Ernst Reisegger, der vielleicht einigen mehr bekannt ist aus Holland, dem Cellisten, mit dem hat er zusammengearbeitet. Jetzt eine kurze Aufnahme, das sind so 4,5 Minuten, Backfisch. Thank you. Ja, auch das ein bisschen abgekürzt. Backfish. Erstaunlicherweise, wie das Saxophon da klingt, wie eine E-Gitarre. Wie er das immer hinkriegt, weiß ich auch nicht. Nun, noch die nächste Aufnahme ist auch wieder sehr elektronisch mit Einspielungen von Samples. Das ist ein Trio, nee, Quartett. Julian Percy, Guitar Electronics, John Evans, Synthesizer, Samples, Vocals, John Murphy, Rhythm Electronics, Live-Sampling, doch ein Trio, okay. Und die drei sind offenbar auch schon länger unterwegs in der Musik. John Evans spielt in vielen Gruppen seit den 80er Jahren. The Nasty Party, The Festival of Lights, The Methylated Spirits. John Murphy war bei SPK, White House Current 93. Und Julian Percy ist Australien. Spielte auch mit verschiedenen Bands, Kind Winds und Lance Rock. Mir alles nicht so genau bekannt, aber das Trio heißt Last Dominion Lost und wir hören jetzt den Titel, ein bisschen kryptisch, LDL4. Ja, 5 Minuten circa noch von der Klingling-Sendung. Jetzt ist leider das, was ich mir zum Schluss aufgehoben habe, ein bisschen in Zeitnot. Eine längere Aufnahme, aber längere Aufnahme von dem letzten Frequenzgänge-Konzert vom 14. Juli, wo vorher das Interview mit Forb Graham war. Da spielten zusammen Forb Graham Trompete und Laptop in dem Fall, Gunnar Letter E-Bass mit Präparation und Heiner Metzger, der heute auch die Sendung moderiert hat, mit Soundtable und verschiedenen Haushaltsgegenständen zusammen ein Set bei dem Frequenzgänge 19 Konzert. Das werden wir gleich hören. Davor noch ein Hinweis, ja, sozusagen in eigener Sache. Am nächsten Dienstag, den 31. Juli, wird es die Sendung Wasche meine Hände Part 2 geben, Part 2, und zwar über das Thema Altrese 1935, ein Trainingslager für ärztliche Mörder. Da werde ich zusammen mit Judith Hamann einen Besuch und unsere Recherchen über Altrese, ein kleines Dorf im Mecklenburgischen gelegen, nahe am Tollensesee, moderieren und dazu dann O-Töne, Interviewaufnahmen und verschiedenes andere einspielen, in denen erklärt wird oder dargestellt werden wird, was Altrese vor, ja, sind 77 Jahren war. Es wurde eröffnet am 1.6.1935 durch sämtliche Radiosendungen des damaligen Reichsrundfunks, und es ging darum, eine Einrichtung zu eröffnen, die der ideologischen Schulung von deutschen Ärzten, Ärztinnen, Hebammen, Apothekern und Angehörigen der gesundheitspolitischen Institutionen diente. Es war circa ein Viertel der deutschen Ärzteschaft, der jungen Ärzteschaft, die damals ausgebildet wurde, im damaligen geistigen Zentrum der nationalsozialistischen Eugenik, und die haben sich eben unter anderem auch durch ihre Teilnahme an den zum Beispiel rassenbiologischen Kursen einen Karrieresprung erhofft. Das also am nächsten Dienstag, den 31. Juli, von 20 bis 22 Uhr ein längeres Feature über Altrese, die Bedeutung, die das in der Politik und auch später hat und hatte. Aktuell ist es so, dass Teile des Geländes von dem tollen Lebenspark übernommen wurden, die dazu, ja, ein bisschen esoterisch alternative Lebensformen versuchen zu, ja, ins Leben und darüber hinaus zu installieren. Und es gibt einen Verein, der sich um die, ja, um die Dokumentation dessen, was Altrese vor 77 und die folgenden 7 Jahre war, der sich darum bemüht, das darzustellen. Der Verein Erinnerung, Bildungs- und Begegnungsstätte e.V. Da haben wir mehrere Interviews geführt mit Herrn Lehmann, Herrn Dr. Lehmann, der Vorstand im Verein EBB ist, und Herrn Dr. Köpp, der ehemals Bürgermeister war und eigentlich die ganze Bearbeitung und, ja, Aufarbeitung dieser Ortsgeschichte in Gang gesetzt hat. Er war als Bürgermeister mitverantwortlich für die Veröffentlichung, und um diesen ganzen Komplex wird also die nächste Sendung geben, die dann am 31. Juli 20 Uhr bis 22 Uhr zu